Margarine, Butter. Gesunde Fette. Essen Sie gesunde Fette. Es gibt Fette von Pflanzen, zum Beispiel Rapsöl und Margarine, und es gibt Fette von Tieren, zum Beispiel Butter und Schmalz. Fette von Pflanzen sind gesünder.